Schönen sind wir schon wieder guten so Tag, ja, wir werden dann jetzt auch so. Ah, die Aufnahme läuft bereits. Das ist doch gut. Sehr schön, das kann man von den deutschen Grenzen nicht sagen. Wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, es ist ein bisschen spät geworden. Ja, es ist 10 Uhr früh. Mit dem Podcast, also eigentlich hätte ja schon vor 6 Wochen einer kommen können. Ja. Wir haben gesagt, wir warten auf die Bayernwahl. Genau. Und dann haben wir gesagt, wir warten auf die Hessenwahl, weil danach fliegt die GroKo auseinander. Hattest du mir versprochen, hatten deine Insiderberichte. Wird ja jetzt auch passieren. Und jetzt hat's halt einfach ein bisschen länger gedauert. Aber dafür haben wir hinterher, also nachher noch Top-Informationen. Top-Nachrichten, ja. Gute Nachrichten für euch, also für alle, die hier gerne zuhören und so. Lucky und Fred. Ja, hier ist der Lucky. Wollen wir nicht unterschlagen. Und der Fred. Ja, absolut beide heute mal. Und nicht mehr lange Frau Merkel. Das stimmt. Sie hat bewusst ein Jahr abgepasst, wo weder Jörges vom Stern noch Nikolaus Blome von der Bild gesagt haben, die tritt jetzt zurück. Sagte, jetzt mache ich's, jetzt habe ich Spaß. Und wir können absehen, dass sie auch als Kanzlerin zurücktritt. Also um mal gleich den letzten Schritt zuerst zu machen. Sie hat gesagt, dass sie nicht wieder kandidieren wird und ich wäre ehrlich gesagt überrascht, wenn sie tatsächlich bis zur Wahl regieren würde. Also normalerweise genau. Schickt man ja jemanden mit Amtsbonus und so weiter. Also wenn es jetzt AKK, Jens Spahn, Friedrich Merz oder einer von den restlichen neuen Kandidaten wird, so wird er ebenfalls im Moment seiner Wahl anfangen nachzudenken, wie komme ich an den Kanzlerposten, um aus dem Amt raus mit dem Kanzlerbonus bei der Bundestagswahl anzutreten. Oder es wird ein solch irrer Wirschling, um nicht den Namen Friedrich Merz zu sagen, dass die SPD sagen wird, wir sind ja die Einzigen, die immer CDU-Kanzler wählen, egal wer es ist. So, und in dem Moment gibt's noch die Option Jamaika, also dass Friedrich Merz, der, wie man liest, jetzt schon bei den Grünen scharwenzelt und mit der FDP sowieso ununterscheidbar verliebt ist, dann sagt so, ich wechsle jetzt auch die Koalition, um Kanzler zu werden. In jedem dieser Fälle wird Frau Merkel nicht bis 21 Kanzlerin sein. Spahn halte ich für unrealistisch und Kramp-Karrenbauer traue ich zu, dass sie sagt, ich bin jetzt Parteivorsitzende und rufe nun Armin Laschet, um die Kanzlerkandidatur zu machen. Also, dass sie selber auch weiß, was bist du als Ministerpräsidentin vom Saarland ungefähr so verantwortungsvoll wie die Oberbürgermeisterin von Köln, 1 Million Einwohner. Und da zu sagen, ich war noch nie Bundesministerin, mache aber gleich die Kanzlerin, da gibt es kein Beispiel in der Geschichte dafür. Es gibt aber auch kein Beispiel in der Geschichte dafür, dass jemand ohne Amtsbonus zur Bundestagswahl angetreten wäre, mit Ausnahme von Adenauer. Nee, ja, sein Amtsbonus war immerhin, dass er schon Oberbürgermeister von Köln gewesen war in den 20er Jahren. Stimmt. Und nichts mit Sadomaso-Praktiken zu tun hat, wie wir hier namens und auf Rechnung der Familie Adenauer auch nochmal festhalten wollen, hier Babylon. Du hast diese ganze Serie geguckt, was? Knallhart, ja. Aber eigentlich auch nur, weil ich wissen wollte, wer jetzt unter dem roten Pferd ausgepeitscht wurde. Du hast sie nicht geguckt? Nein. Warum nicht? Das ist eine Fernsehserie, ich gucke keine Serie. Es ist eine ins Fernsehen verirrte Kinoserie. Ja, aber dann ist sie sehr, Folgen. Sehr lang und das ist, also ich bin sie halt. Sie ist von, in Teilen des Drehbuchs von nahezu erschütternd befreiter Unglaubwürdigkeit, aber das stört eigentlich den Genuss nicht. Komplizierter fand ich eher, dass ich diesen sehr gut ausgestatteten, in den Details sehr gut geschmückten Film tatsächlich immer wieder wie eine Doku über die 20er geguckt habe und gedacht habe, ah, so war das, als mein Großvater ein junger Mann war. Was natürlich Bullshit ist, weil ich gucke die Fantasie von Tom Tykwer und anderen über die 20er Jahre, aber es hat funktioniert. Okay, also das zum Thema Fernsehserien. Ich sehe, dass du hier auch wer macht denn Ruprecht, jetzt? Polenz und Laurenz Mayer noch vorschlägst für den CDU-Vorsitz, die Kanzlerschaft oder genau. Bundestrainer. Alles. Also ich meine, wenn schon Friedrich Merz wiederkommt, ja. Ein Mann, also ich habe dir eine SMS geschickt, der lebt noch, weil ich ernsthaft dachte, der wäre tot. Stellte sich aber raus, tot waren Peter Hinze und Philipp Missfelder. Ja, Friedrich Merz ist von den ganzen Kandidaten derjenige, der diese im Moment sehr marktgängige Geschichte gegen das Establishment erzählen kann. Also Friedrich der Erste, sein Namensvetter Kaiser Barbarossa, saß ja im Kiffhäuser Berg und sein Bart wuchs durch den Marmortisch bis zu dem Tag, wo er durch eine Felsspalte sehen konnte, da draußen schwebt der deutsche A und Deutschland ruft ihn Barbarossa zu seiner Rettung. Und diese Zeit statt Kiffhäuser hat er halt bei BlackRock und anderen karitativen Organisationen zugebracht. Inzwischen sehr schönes Argument. Ja, er ist ja erst zu Trinkhaus und BlackRock und diesen ganzen Heuschrecken und Cum-Ex-Banken gegangen. Es gibt Kiffhäuser und Trinkhaus? Ja. Kann man immer aus, kann man ankreuzen. Gibt's auch Kokshaus und Schusshaus und? Ah, das Kiffen schreibt sich mit Y. Der Urgermane hat mit Y geküfft. Und er hat gesagt, er ist hingegangen, nachdem die diese Steuertricks und die Übervorteilung des gemeinen Steuerzahlers gemacht haben. Und das erinnerte mich an meine Jugend. Ich bin ja auch erst zur Roten Armee-Fraktion gegangen, nachdem die Bullen umgebracht hatten. Also dadurch ist man dann ja ganz unschuldig. Und der andere Akzent, der an da anspringt, ist Jens Spahn, Friedrich Merz, Ruprecht Polenz, Laurenz Mayer, aber auch Herr Brinkhaus, der neue Fraktionschef, aber auch Frau Karliczek, die neue Bildungsministerin. Alles Münsterland und Westfalen. Puh. Da dreut ein Putsch. Es wird nur noch Pfefferpotthast geben in diesem Land. Jetzt mal ernsthaft. Also jetzt mal echt im Ernst. Friedrich Merz. Hm? Jemand, der sich aus der Verantwortung stiehlt, in einem Moment, wo Angela Merkel gesagt hat, ich hätte dann gerne den Fraktionsvorsitz. Und der gesagt hat, dann nicht und sowas. Der sich irgendwo versteckt in einem unbetonierten Erdloch und wartet, dass man ihn da rausholt. Statt Barbarossa mehr so der Saddam Hussein in der CDU. Danke fürs Witze erklären. Und kein Thema. Dass der wartet bis zu einem Moment, wo Angela Merkel sagt, ach so, und ich glaube, ich würde dann jetzt aufhören. Das drückt jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, Durchsetzungsvermögen, Führungsstärke, Kraft, irgendwas aus. Das ist eher... Das riecht nach Rache. Ganz erbärmlich. Und dass sich dann noch Männer hinter den scharren und sagen, ja, nehmen wir einen, der die CDU von vor 20 Jahren verkörpert, als hätte es Angela Merkel nie gegeben. Nehmen wir wieder schlecht sitzende Anzüge, nehmen wir wieder... Ich glaube, zunächst einmal wird Sabine Christiansen darauf bestehen, dass sie Anne Will wegputscht, richtig, wenn wir schon komplett zurück in die frühen 90er gehen. Die Taz hat geschrieben, der Posterboy der Linken mit einem schönen Jugendfoto von Friedrich Blockflöte Merz. Ich bin sehr dafür, dass er es wird. Die CDU ist nach Bayern und Hessen vor die Wahl gestellt, geht sie weiter nach rechts und verliert diese Merkel-Grün, es ist eine Frau, die muss ich wählen, Feminismus, Hedonismus, Manufaktumkundschaft, wie sie es in Bayern und Hessen schon verloren hat. Oder sie nimmt Kramp-Karrenbauer und bleibt in dieser schwammigen Mitte, dann ist die Perspektive für die AfD weiter zwischen 10% und 15%. Volkspartei im Sinne von 40% wird auch die CDU nicht mehr. Das heißt, sie hat jetzt die Wahl links abbiegen, rechts abbiegen. Mit Friedrich Merz biegt sie rechts ab. Weiß gar nicht, ob politisch inhaltlich, weil er zu vielen Feldern gar nichts zu sagen hat, nur einfach nickt, wenn Manuela Schwesig soziale Wohltaten aufzählt bei Anne Will. Aber ganz sicher erlaubt es der Linken, endlich wieder ein Feindbild zu haben. Das denke ich nämlich auch. Also Kramp-Karrenbauer ist im Prinzip... Also nach vielen Jahren sozialistischer Experimente in der CDU muss man sagen, es ist gelungen, Angela Merkel und Rita Süssmuth haben eine Tochter. Ja, stimmt. Bei Frau Kramp... Guck, allein deshalb ist es... AKK. AKK-47. Die ist natürlich schon gerade so ein bisschen dabei, so an manchen Stellen sozusagen. Ich habe auch ein paar Positionen, die so ein bisschen konservativer sind, die eine konservativere Klientel bedienen können. Katholischer, genau. Und ich könnte ganz gut mit der leben als CDU-Vorsitzende, aber die Frage, die sich mir stellt... Ich könnte nicht mit AKK leben, aber erzähl ruhig weiter. Die Frage, die sich mir stellt, ist, was habe ich denn davon, wenn ich mit einer okayen CDU-Vorsitzenden leben kann? Also bei der letzten Bundestagswahl... Bevor Martin Schulz angetreten ist und bevor ich dann entschieden habe, weder SPD noch CDU zu wählen, konnte ich mir vorstellen, CDU zu wählen, um Merkel zu stärken in dieser ganzen Merkel-muss-weg-Flüchtlingsnummer. Und von daher, was hat denn die Welt, was habe ich davon, wenn ich mir vorstellen kann, CDU zu wählen? Das ist, finde ich, sogar der angreifbare Teil dieser Position, Friedrich Merz soll es werden, weil das wird die Linke einigen wie Sarah Wagenknecht, Martin Schulz, Sigmar Gabriel und alle anderen es sich nur träumen können und selber nicht hinbekommen haben. Auf dieser Hirschlichtung, die internationale Politik im Moment zu sein scheint, mit Erdogan, mit Trump, mit Orban, mit Kaczynski, mit Kern, mit all diesen Ego-Shootern, ist natürlich das Prinzip Merkel wunderbar. Also da jetzt noch so ein hodengesteuertes Testosteronwunder rumzuhaben, das dann die deutschen Interessen vertritt, wäre ekelhaft. Das hat Norbert Blüm übrigens auch geschrieben in der Welt. Ja, gut, also ihr kann, seid euch ja oft ähnlich. Ja. Wir sind auch ungefähr, haben die gleiche Körpergröße und das gleiche Alter. Und ich wäre froh, wenn mein Sohn bei einer Kölner Karnevalsband Schlagzeug spielen würde. Macht er aber nicht. Den Job hat Norbert Blüms Sohn schon übernommen. Nee, aber Blüm ist natürlich auch diese alte Zentrumspartei, ne, katholische Soziallehre. Das ist ein Teil der CDU, aber nicht das Ganze. In diesem Feld von quartalsirren, selbstvermuteten 20-Ender-Hirschen der internationalen Politik, jemand zu haben, der sagen kann, ich hab nichts dagegen, mit der Frau von Macron verwechselt zu werden und wir finden da eine europäische Position, die eher noch vom traditionellen europäischen Humanismus geprägt ist, wunderbar. Also das ist ein bisschen das Tückische an diesem Kalkül. Wir wünschen uns Merz, damit die Linke erstarkt. Andererseits haben wir dann Merz und gute Nacht. Das stimmt. So gesehen, wenn jetzt wirklich deine Theorie stimmt, dass Kramp-Karrenbauer dann Laschet vorschickt. Ich würde es ihr stark zuraten, also würde es nicht machen. Auf jeden Fall wird Merz sich selber vorschlagen. Ja, auf jeden Fall würde Spahn sich selber vorschlagen. Ja. Dafür, dass alle ja damit gerechnet haben, dass Spahn Merkels Nachfolger wird, ist der jetzt aber ganz schön abgeschlagen hinter diesem Friedrich Merz. Ne? Also das hat irgendwann mal der Guardian geschrieben, bis heute ist nicht ermittelt, ob es auf der Humorseite war, dass der Kanzler kandidabel wäre. Es ist ein Themamann, immer wenn er nicht weiter weiß, haut er wieder irgendwas gegen die Moslems raus. Der wäre tatsächlich ganz gut beraten, wenn er das, was er jetzt die letzten Monate gemacht hat, nämlich versucht, richtig gut organisierte Sachpolitik in seinem Ressort zu machen, das einfach weiter durchzuziehen und dann lass den mal noch 20 Jahre über die Weide hoppeln und dann kann er vielleicht dann was reißen. Ja, das wird er nicht anders sehen. Also in dem Alter sind ja Kandidaturen nicht so sehr ausschließlich darauf ausgerichtet, ich gewinne das oder sonst habe ich schlechte Laune und mache den Merz, sondern 3 bis 4 Mal kandidieren, um die Leute dran zu gewöhnen. Christian Wulff und Gerhard Schröder und Helmut Kohl und andere haben 3, 4 Willy Brandt-Kandidaturen hingelegt, weil man es am Anfang absurd fand. Was will denn dieser grüne Bursche? Und am Ende waren sie es dann. Und Spahn bringt uns zum Konflikt. Du hast deine Sachpolitik im Gesundheitswesen gerade angesprochen. Ich fand natürlich auch dieses zynische Kinderlose sollen mehr bezahlen auf Anhieb zynisch. Ja. Und auf den zweiten Blick merkte ich, das ist was ich die ganze Zeit auch mal gedacht habe. Klar, meine Liebste und ich, wir haben 2 Kinder begleiten dürfen, haben das allerdings auch bezahlt und die Kohle, die da reinging, habe ich nicht in eine Lebensversicherung eingezahlt. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Rentenbescheid von der BFA bekomme, dann sehe ich, wäre schön, wenn dann noch eine zweite Zahlung käme, weil das wird bitter, wenn ich es überhaupt noch erlebe, sind noch 10 Jahre hin. Und diesen Ansatz zu sagen, das muss man doch irgendwie kompensieren, weil Jens Spahn denkt da sehr viel an mich. Der Friedrich hat 2 neue Rentenzahler in die Welt gesetzt und das möglich gemacht. Und andere Leute, die das nicht getan haben, kriegen dann die höhere Rente. Unfair. Ja. Ja. Ich frage mich nur, wie man das dann genau regeln würde. So, sagen Sie mal, sind Sie freiwillig kinderlos geblieben oder war das körperlich irgendwie? Und das ist halt so ein bisschen, das macht es ein bisschen schwierig. Ich denke dann auch zum Beispiel an meinen Großonkel und meine Großtante, die ein Kind hatten, das nur wenige Wochen gelebt hat und dann faktisch 40 Jahre kinderlos weitergelebt haben. So, wie funktioniert das? Also Spahn könnte natürlich auch sagen, es ist ein hellflammender Bullshit, dass wir Millionären Kindergeld bezahlen und das Kindergeld den Hartz-Empfängern wieder abziehen. Da könnte man auch ansetzen. Spahn könnte auch sagen, Leute, die nicht verheiratet sind und Kinder großziehen, sollten auch Ehegattensplitting genießen oder ein Familiensplitting, weil im Grundgesetz ist die Familie geschützt und nicht ein Steuerprivileg für Leute, die vor der Kirche den Kotau machen oder vor dem Standesamt. Es gibt viele Ansätze und das ist vielleicht nicht unbedingt der klügste, wie man da mehr Gerechtigkeit schaffen kann. Ich sehe schon, wir machen einfach mal so ein Brainstorming, schicken ihm einen Fax und dann... Die Frage ist, lieber Jenny oder lieber Spani, wie heißen so Leute auf dem Schulhof? Also außer Blödmann. Ich denke... Spani? Das kommt mir... Spani, ich mach's nicht. Das ist so schlecht. Bei Sozialpolitik. Spahn auf der Autobahn. Warum ist der eigentlich nicht Verkehrsminister geworden? Spahntag. Ui, Namenswitze. Gut. Heinzer geht noch. Heinzer geht noch rein. Die Domäne ist übrigens Küppers Bushido. Und Bushido war bei So Munchu und ich hab's verpasst, ein Selfie mit ihm zu machen. Blöd kann man. Ja. Ja, so blöd ist sonst noch Horst Seehofer. Wer? Genau, du erinnerst dich nicht mehr dran, der war mal Gesundheitspolitiker übrigens auch. Ja. Da so fangen Karrieren an unter Kohl. Da für die Internierung von HIV-Infizierten getrommelt. Genau, auch sehr populistisch, war aber damals, soweit es das gab, ein Linker in der Kohl-Regierung. Ja. Also jemand, der bei der Gesundheit sagte, nee, also da muss schon auch Kassenarzt und so. Und nun ist er der Gottvater des Nichtrücktritts. Wenn Horst Seehofer sagt, ich trete zurück, heißt das, aus dem Horstischen ins Deutsche übersetzt, ich bleib noch ein bisschen. Das ist so wie, wenn Gäste gehen wollen, so auf die Uhr gucken und sowas. Und man denkt so, ah gut, und dann stellt sich aber raus, die bleiben halt doch noch ein bisschen. Und die wollen auch gebeten werden. Ja. Ein letztes Amt im Stehen. Ja. Ja, er hat jetzt die Mütze voraus und frisch ihr nach, so kommst du über den bösen Bach. In den Januar geworfen, was heißt, ich bin noch da, wenn ein neuer CDU-Vorsitzendes, ein neues CDU-Vorsitzendes sagt, oh, wir brauchen noch einen rechtsradikalen Querulanten in der Regierung, Horst muss Innenminister bleiben. Söder hat das ja, das ist ja offenbar Teil des Deals, dass Seehofer als CSU-Vorsitzender zurücktritt und Söder zur Belohnung sagt, du musst Innenminister bleiben. Und genau die Option hat er sich jetzt gekauft. Das ist also ein Nichtrücktritt. Vor allen Dingen, also brillante Analyse wieder mal. Was interessiert das mehr als 65 Millionen Menschen, ob Horst Seehofer CSU-Vorsitzender ist? Es ist vollkommen Wumpe. Hm. Scheiße gebaut hat er als Innenminister. Absolut. Und es sei nochmal an Norbert Röttgen erinnert, der eine Landtagswahl versemmelt hat, sich dann nicht so richtig entscheiden konnte, ob er jetzt nach Düsseldorf geht oder in Berlin bleibt. Er hat sie angeblich versemmelt, weil er gesagt hat, ich gehe auf jeden Fall, bleib in Berlin, ja, wenn ich verliere. Stimmt. Und von Merkel abgestraft wurde. Als Minister. Ja, also das war damals ein politischer Fehler, finde ich, weil sie als CDU-Vorsitzende sagen kann, du darfst nicht mehr Landesvorsitzender sein, ich kann mit dir nicht zusammenarbeiten. Auch da kann sie den Landesverband nur auffordern, einen personellen Wechsel zu machen. Aber dass die CDU-Vorsitzende ihr Kanzleramt benutzt, um im Kabinett jemanden abzustrafen für eine eigentlich CDU-interne Sache, das geht nicht. Sie könnte jetzt sagen, diese Maaßen-Sache, diese völlig absurde Regelung mit den Zurückweisungen an der Grenze, die bis heute ja nicht Realität geworden ist, da hast du als Innenminister so versagt, dass ich dich entlasse. Das könnte sie tun. Und wahrscheinlich würde in der CSU niemand ihn halten. Das ist das Absurde. Ja. Also Erfolg besteht immer zu 51% aus der Behauptung des Erfolgs. Ausnahme Horst Seehofer 104%. Jetzt hast du gerade schon den Namen Maaßen gesagt, den ich schon fast wieder verdrängt hatte. Dadurch, dass wir so lange keinen Podcast gemacht haben, ist diese ganze Geschichte, hat mehrere überraschende Wendungen genommen. Ja, jetzt irgendwo in Berlin nimmt jetzt an der Stelle Herr Maaßen enttäuscht den Kopfhörer ab, weil er dachte, ich komme durch. Ja. Aber jetzt gibt's doch Schore. Das ist auch so eine etwas merkwürdige Geschichte. Der Präsident des Verfassungsschutzes, der einem weder persönlich noch als Institution vorher sonderlich viel gesagt hatte, so hat er gesagt, so, der Verfassungsschutz existiert und macht mutmaßlich was gegen Nazis. Ja, also der erste Chef des Verfassungsschutzes nach 4 Jahren aufgeflogen, weil er sich herausstellte, dass er ein Nazi war. Dann hatten wir mal einen, der verschwand, tauchte in der DDR wieder auf und bot sich in der DDR-Wochenschau der Augenzeuge als Kronzeuge gegen den bösen Westfaschismus an. Dann hatten wir mal den legendären Hans-Holger Pfahls, der am Ende mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Dann hatten wir verschiedene, also einer hat es gut hinbekommen, der hat privat mit seinem Auto so viele Leute überfahren, dass er wegen Führerscheinentzugs zurücktreten musste. Und es gab unter den inzwischen 12 Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes tatsächlich 2, die die Rente erreicht haben im Amt. Also das ist schon sehr stattlich. Da war natürlich die Guillaume-Affäre, die Tietje-Affäre, die NSU-Affäre, jeweils willkommene oder jedenfalls satte, saftige Anlässe zurückzutreten. Also Maaßen steht da in einer Tradition. Ich glaube, er ist der peinlichste, weil es so klein ist, so mies, so billig. So opportunistisch. Es gibt ja in der Natur diese, kennst du Putzerfische? Ja. Also die schwimmen ja eigentlich ihren Fressfeinden, den großen Fischen, an der Haut rum und knabbern da so Bakterien ab. Und der große Fisch sagt, oh, Bakterien weg, gute Idee, das macht mich gesund. Ich mache mal mein Maul auf, vielleicht ist der Putzerfisch so blöde und wagemutig, mir sogar ins Maul zu schwimmen und ein bisschen Zahnhygiene zu machen, beziehungsweise Bartenhygiene in dem Fall. Und der Putzerfisch tut das auch und der große, böse Raubfisch verfällt in eine Duldungsstarre. Und das Putzerfischprinzip ist eigentlich die Lebensidee von Hans-Georg Maaßen mit der kleinen abseitigen Neigung, dass er dem großen Fisch immer in die falsche Öffnung schwimmt. Wir erinnern uns an diesen, weißt du, warum Mehmet Kurnaz in Guantanamo verschimmelt ist? Ja. Erzähl. Weil Hans-Georg Maaßen in seiner Funktion als, ich weiß es nicht mehr, irgendwas Justiziar, also Fachmann im Innenministerium, genau, oder Kanzleramt oder sowas. Boah, der weiß das. Das ist eine 500.000-Euro-Frage. Eine Abhandlung geschrieben hat, dass der Mann nicht zurückkommen darf nach Deutschland, weil er sein Aufenthaltsrecht verwirkt hat, weil er so lange nicht in Deutschland war. Er war so lange nicht in Deutschland, weil er in Guantanamo ist. Ja, aber er war halt 6 Monate nicht da gewesen, um seinen Asylantrag zu erneuern. Und mit der Begründung hat dann Frank-Walter Steinmeier gesagt, der verschimmelt mal schön in Guantanamo, was Steinmeier beinahe die Karriere als Außenminister und Bundespräsident gekostet hätte, weil er später aufflog. Ich habe es lange versucht, ich habe es nicht verhindern können, aber... Ja, du hast drum gekämpft. Und das zeigt, dass Maaßen vielleicht gar nicht mal richtig weiß, wie Rechtsradikalismus geht, auch wenn er jetzt so tut, als hätte er ihn erfunden, sondern dass das ein Opportunist ist. Also da gibt's eine Obrigkeit und er macht das Passende. Und seine letzte Obrigkeit war halt Seehofer. Und dann hat er halt das geplappert, was Seehofer in dem Moment, um Merkel anzugreifen, hören wollte. Und das ist so armselig, da brauchen wir wirklich nicht nachzutrauen. Die Frage ist, hat Maaßen auch mit seiner Genialität als erster seit 1970 Linksradikale in der SPD zu finden? Ich versuche immer, das Wort Linksradikale und Manuela Schwesig in einem Satz zu denken und muss dann lachen. Hat er damit eigentlich nur gewartet bis zu dem Tag, wo die Verlage gesagt haben, Sarrazin läuft nicht mehr so, du kannst jetzt springen? Ja. Also wie wird die Schwarte heißen? Es ist wirklich so, auch so ein ähnlicher Typ, ne? Einfach so, ich mache jetzt immer so den Test, wenn das ein Lehrer meines Kindes wäre. Und das wäre so, Sarrazin und Maaßen wären beides so, wo ich denken würde, so, aha, guten Tag. Ich finde, es soll uns eine Mahnung sein, im Leben entweder wirklich drum zu kämpfen, unsere Ziele zu erreichen, oder bei den Zielen, die wir nicht erreichen, zu sagen, okay, war mir nicht gegeben, hatte ich vielleicht die Fähigkeiten nicht oder das Glück nicht. Auf keinen Fall aber zu sagen, ich werde ein verbitterter alter Mann, der Rache nimmt durch Rechtsradikalisierung dafür, dass andere Leute besser waren. Ja. Das verbindet die beiden, finde ich. Das stimmt. Ganz anders Howard Carpendale. Jetzt haben wir so lange schon gesprochen und noch nicht über die Grünen gesprochen. Die neuen großen Shootingstars, also quasi, ja, was eigentlich, die Volkspartei. Die Volkspartei. Ich hab gerade noch nach einer Metapher gesucht und suchte irgendwas, was zu gleichen Teilen weiblich und männlich besetzt ist und kam bei ABBA aus. Das ist gar kein so schlechter Vergleich. Zumal ja auch Baerbock und Habeck ein bisschen wirken wie die Avatare von Petra Kelly und Joschka Fischer. Nicht so die gesoftete Version. Schütte da mal, nimm mal ein paar Gene von den beiden Urgründern oder Urtitanen und 2 Liter Lenore rein, umrühren, fertig. Kommt Robert Habeck dabei raus. Wenn man nie sicher ist, macht der jetzt Politik, weil bei RTL die Hauptrolle in einer Lehrerserie gerade nicht zur Verfügung stand, oder ist es gerade umgekehrt? Grundsympathisch. Ja. Ja, und diese Abwesenheit auch in diesem Podcast bis hierhin, bis, also uns entgeht ja hier nicht, das sind die 20%. Also ich möchte offen zugeben, ich sympathisiere seit meiner Geburt mit den Grünen. Ich bin mit den Grünen aufgewachsen. Ich habe vor ein paar Monaten, ich glaube im letzten Podcast, ja darüber gesprochen, dass ich sogar in Erwägung gezogen habe, bei den Grünen einzutreten. Das mache ich jetzt nicht, weil jetzt wäre es opportunistisch, das wäre jetzt, also jetzt ist zu spät, der Zug fährt halt schon. Bin ich auch ganz froh drum. Aber ich habe auch so ein bisschen Bewunderung, wie die Grünen es zum Beispiel schaffen, jetzt mit voller Lautstärke gegen die Abholzung des Hambacher Waldes zu protestieren, die sie selber in der Landesregierung zumindest abgenickt haben, wenn nicht mitverantwortet. Also die Grünen haben auch in Hessen ein Top-Wahlergebnis und eine Fortsetzung der Koalition als nunmehr fast gleich starker Koalitionspartner erreicht, nachdem sie ein Polizeigesetz gemacht haben, wo Messenger-Dienste abgehört werden dürfen, wo Polizisten Bodycams tragen und hier einen Film, der bei 3 nicht auf dem Baum ist, und wo auch Verdachtsverhaftungen vorgenommen werden können, nur das alles unter richterlichem Vorbehalt. Kann man mal so machen. Und sie haben eine schöne Autobahn, die A44, eröffnet, die Umweltschützer ganz schrecklich finden, und eine neue Startbahn in Frankfurt wird es auch geben. Und das alles aber ist so Manufaktum, was ja sozusagen der spirituelle Hintergrund der Grünen ist. Es gibt hier noch die guten Dinge, es gibt hier noch die guten Mehrheiten, und man hat es so zu Hause, man guckt nicht so genau drauf. Das Manufaktum in Wirklichkeit eine Tochter des Otto-Konzerns ist. Du meinst, die verkaufen uns jetzt so ein Gefühl? Ja, so da wäre ich wahrscheinlich der Erste. Ja. Lieb, dass du es mir suggerierst. Der Punkt geht an mich. Im Grunde hat diese Merkel-Ära ja eine Zielgruppe gezüchtet, die tendenziell konservativ ist, so wie die Bewahrung der Schöpfung eben auch eine konservative Idee ist, wie der Name schon sagt. Und die sind jetzt heimatlos, weil man eigentlich der CDU das Merkelianertum, den Merkelismus nicht mehr glaubt. Und die marodieren jetzt ein bisschen bei den Grünen rum, bis zu dem Tag, wo die Grünen eine blamable Koalition eingehen. Jamaika bietet sich da an. Oder bis die im realpolitischen Handeln eben auch die Hose runterlassen. Auf jeden Fall ist der Antagonismus Grüne AfD sehr wichtig. Also in welchem Stuhlkreis auch immer im Fernsehen diskutiert wird, geht es so ein bisschen hin, so ein bisschen her, und irgendwann schreien sich der Grüne und die AfD oder umgekehrt an. Und das profiliert beide, und die stehen tierisch aufeinander. Ist eigentlich beachtlich, wie die Linke es geschafft hat, nicht zu funktionieren, ne? Also die Linke als die Partei Die Linke. Ja. Nun, da hat Frau Wagenknecht hatte die pfiffige Idee, ich werde hier bald abgesägt mit meinen ausländerfeindlichen Sprüchen. Jetzt mache ich. Wobei ich glaube, dass Frau Wagenknecht der Grund ist, warum Die Linke nicht funktioniert, zum Beispiel im Westen. Es gab ja diese großartige Demonstration in Berlin. Unteilbar. Herr Stark. Und ich fand es sehr lustig, weil das war im Grunde die linke Sammlungsbewegung. von Kirchen, Gewerkschaften, Menschenrechtsinitiativen, jede Menge NGOs, einfache Bürgerinnen und Bürger ohne politische Vorstrafe. Und wie dann die linke Sammlungsbewegung von Frau Wagenknecht mitteilte, dass sie an der linken Sammlungsbewegung nicht teilnimmt. Das hatte großes Comedy-Potenzial. Ich fürchte, da hat sie spätestens geoutet, dass es ihr darum geht, ihren Machterhalt in der Linkspartei zu zementieren mit diesem Vehikel. Ich bin ja die Galionsfigur der ganzen Linken in Deutschland. Und dass es ihr keinesfalls darum ging, wirklich eine wirksame linke Sammlungsbewegung zustande zu kriegen, weil dann hätte sie mal schön Stickung gearbeitet, hätte Leute wie Jürgen Trittin, Renate Künast, Sigmar Gabriel, Martin Schulz hinter den Kulissen angesprochen, hätte eine Pressekonferenz gehabt, wo vielleicht Grüne und SPD vorangehen und dann sagen, und jetzt laden wir auch noch die Sarah dazu. Und dann wäre das sehr unwiderstehlich gewesen. So sah jeder gleich, naja, das ist die Wagenknecht, die anderen kenne ich nicht. Bei allem Respekt vor Ludger Vollmer. Deswegen muss Friedrich Merz das jetzt machen. Merz einigt die Linke. Das wird super. Es ist aber auch überraschend, dass die Grünen dann in diese ganze Gefühligkeit und sowas auch noch plötzlich mit, ich möchte fast sagen, visionären Sachvorschlägen kommen. So wie letzte Woche Robert Habeck, der sagte, was, Grundsicherung, wie hieß es bei ihm? Das müsste ich auch nachgucken. Du hast hier geschrieben, Hartz-Alternative. Genau, wo er halt sagte, irgendwie wir müssen das alles ganz neu denken, weil in 10 Jahren sowieso kaum noch jemand arbeiten wird und so weiter. Der ganze Vorgang im Moment erinnert an den... Wie hießen sie denn? Simon und Garfunkel. 50 Ways to Leave zur Unfallstelle. Also dann nehmen das ist die SPD seit 15 Jahren nun zerlegt, weil sie Harz gemacht hat, werden die Grünen seit 15 Jahren reich, weil sie Harz gemacht haben. Das ist die Königsklasse der Unfallflucht eigentlich. Und sich jetzt hinzustellen und zu positionieren als die Partei, die endlich aufräumt mit Harz, was ja auch Frau Nahles jetzt versucht, die Formulierung, wir werden es anpacken und hinter uns lassen. Ja, na alles, Kölner Domplatte oder was? Was soll das? Werden Sie jetzt Harz abschaffen oder nicht? Und Habeck spielt da noch befreiter auf und pokert eigentlich damit, dass keiner mehr weiß, es war Rot-Grün. Bist du es gerade gesagt, das hatte ich auch total vergessen, dass die Grünen ja mit in der Regierung saßen. In dem Zweisilber Rot-Grün ist das Wort Grün enthalten, die Harz gemacht haben. Respekt. Ja, man sieht, die Grünen sind im Prinzip so die perfekten Magier. So dieses, schauen Sie hier hin und zack. Ja, das ist halt ein Kuschelaromen. In unserer beliebten Rubrik Irgendwas mit Hitler habe ich noch stehen zum Beispiel DIHK warnt vor Schaden für Standort Deutschland durch Rechtsextremismus. Finde ich immer sehr schön, die Formulierung, die mir noch von Bundesaußenspaßminister Kinkel in Erinnerung ist. Wir müssen auch, und da ging es um Hoyerswerda und um die NS-Miesereien der 90er, wir müssen auch die Wirkung im Ausland bedenken. Wo man als Insasse dieses Landes immer gerne rufen möchte, hey, wie wär's, wenn ihr mal über die Wirkung im Inland nachdenkt? Okay. Ja. Also diese Liste irgendwas mit Hitler ist natürlich unfassbar lang. Ich kriegte den Schrecken, als ich unsere heutige Thementagesordnung sah, rechtes Netzwerk in der Bundeswehr, feine Sahne Fischfilet dürfen nicht im Dessauer Bauhaus spielen, UN-Migrationspakt, warum machen die da jetzt einen Sack auf, Schulz und Kahrs beschimpfen die AfD, bei Horst Seehofer haben wir noch nicht mal Migration als Mutter. Probleme, es ist schon leider der Versuch von Annegret Kramp-Karrenbauer, viele kennen sie noch, zu sagen, wir müssen auch mal über ein anderes Thema reden. Gilt er in diesem Podcast nicht, sind wir im Grunde extraterritorial, wie man in der Sprache des Außenministeriums sagt. Exterritorial, extraterritorial? Ich glaube exterritorial. Ich hole nachher mal mein großes Latinum raus. Und nicht vor den Kindern, bitte. Und da sind wir schon bei Ernie und Bert. Richtig. Boah, das ist eine geile Überleitung. Es ist immer so lustig, wenn man 3 Monate braucht, um die nächste Folge zu machen. Ich notiere immer so die ganzen Meldungen, die währenddessen eingehen und sowas. Und dann sitze ich nach 3 Monaten dann davor und denke, was war das? Ich glaube, die Geschichte war, einer der Autoren der Sesamstraße, also nicht der Erfinder, sondern einer der Autoren in der Vergangenheit, hat erklärt, dass Ernie und Bert, dass er immer an sich und seinen Partner gedacht hat, wenn er Ernie und Bert geschrieben hat und dass die natürlich schwul seien. Mhm. Alle so, hey, cool. Und am nächsten Tag so, nee, das habe ich anders gemeint. Das heißt, man weiß es immer noch nicht. Und man muss es auch nicht wissen. Ja, also einerseits muss man es nicht wissen, andererseits wäre es natürlich auch irgendwie schön, wenn man sagen könnte, ja, guck mal hier, das ist halt so eine Art von Familie, von Zusammenleben. Mir ist aber auch so eine, dieses binäre Denken, du bist entweder hetero oder schwul und die Wahrheit ist, wir alle sind ein bisschen von beiden. Und das, finde ich, kommuniziert dieses Paar Ernie und Bert ganz gut. Das sind Jungs, die sich gut verstehen, die sich natürlich immer frotzeln und ärgern, die einander lieb haben. Und wie weit dieses Liebhaben geht oder nicht, ist eigentlich Wumpe. Also wenn es denn eine Kindersendung ist, dann reicht ja einfach nur zu erzählen, dass da zwei Jungs sich gut verstehen. Ja. Und dieses Ausdefinieren, das ist eine Schubladenkrankheit. Es erinnert mich immer an die vielen, vielen Anfragen, bevor Thomas Hitzelsberger sich geoutet hat. Mensch, du bist doch da Trainer oder Spielerberater, oder jetzt sag mir doch mal einen schwulen Spieler in der Bundesliga. Und die Antwort war immer, ja, den werden wir so nie finden, weil er möglicherweise Selbstmord begeht in dieser medialen Öffentlichkeit. Und außerdem viel wahrscheinlicher sind doch Bisexuelle. Also Menschen, die mehrere oder verschiedene Neigungen nebeneinander in sich spüren. So ist es auch bei Ernie und Bert, weiß ich aus zuverlässiger Quelle. Miss Piggy und so. Verlaufen, Achtung, Achtung, Achtung, Überleitung. Verlaufen die Sesamstraße und die Lindenstraße eigentlich parallel oder kreuzen die sich? Sich kreuzen ist natürlich jetzt bei sexuellen Themen mit Fröschen und Schweinen eine interessante Frage. Ja, die Frage ist, machen wir einen guten Handel, wenn das Spex eingestellt wird, wenn die Lindenstraße eingestellt wird, wenn Angela Merkel eingestellt wird und dafür Jörg Kachelmann zurückkommt? Also wie ist da die Nettosumme? Naja, das ist erstmal der Ausdruck, dass Resozialisierung, und bei Resozialisierung ist ja eigentlich das falsche Wort, weil das wäre die Wiedereinführung von Straftätern in die Gesellschaft. Er ist ja Opfer einer Falschbeschuldigung geworden und musste dafür knappe 9 Jahre aussitzen. Er ist ein bisschen der Friedrich Merz des MDR. Nur unter völlig anderen Vorzeichen. Ja, ich freue mich aufs neue Riverboot. Ja, Lindenstraße ist bitter. Ich wusste nicht, was auf dieser Welt passieren sollte, damit die Bild-Zeitung titelt, Mutter Beimer kündigt Widerstand an. Das hatte sowas, Sophie Scholl, immer noch rüstig. Aber es ging dann doch nur um die Fortsetzung dieser Fernsehserie. Und es ist auch sexy, wie die Bild-Zeitung auf einmal hundertprozentig hinter einem ARD-Format steht. Ja. Nachdem sie neben der Erschaffung der AfD als ihre Wesensaufgabe die Abschaffung der Öffentlich-Rechtlichen gesetzt hat. Sexy. Die Bild-Zeitung gerade bei vielen Kampagnen unterwegs, also für die Lindenstraße. Sehr doll für Friedrich Merz. Das letzte Mal, als Bild sich so sehr für einen Politiker eingesetzt hat wie jetzt für Friedrich Merz, musste Karl Theodor zu Guttenberg danach zurücktreten. Ja. Oder die Bild musste unterschlagen, dass ihre Leser in einer TED-Umfrage Franz Schönhuber zum Bundeskanzler gewählt hatten. 90er. Jetzt die Lindenstraße. Hast du das jemals geguckt? Hast du das ganz am Anfang geguckt? Und mich hat sofort belastet, dass alles, was man lernte, sofort wieder nicht stimmte. Also da Dynamik in den Familienverhältnissen war. Und gut, ansonsten kriegte man, ich war ja da Volontär im WDR und in der Synchro und in den Kellergängen, Katakomben zum Archiv, überall klebten Aufkleber Blindenstraße, weil die Belegschaft des WDR sehr pisst war über die neuen modernen Produktionsmethoden von Geißendörfer und dass da jetzt eben nicht mehr die noch in der UFA gelernten riesigen Schneidetische an den Start kommen, alles auf Magnetband produziert wird, scheiße ausgeleuchtet ist, Studioatmosphäre, also das war ein Adoptivkind, es war ekelhaft, dass es von der Produktionsfirma kam und nicht im Hause hergestellt wurde und so hatte ich eine gewisse Sympathie, weil es so Spätphase DDR, wir versuchen jetzt mal Marktwirtschaft war. Ich habe das aber, mir war dieser Personenkosmos zu groß und dieser didaktische Zeigefinger, dass halt auch jede Woche dann ein journalistischer Inhalt verhandelt wurde, war mir zu anstrengend. Es gibt ja jetzt verschiedene Meinungen, natürlich. Die einen sagen, es ist eigentlich schon lange gut gewesen, aber jetzt ist auch wirklich, vielen Dank, wir beenden jetzt auch mal die 80er. Die anderen sagen, man braucht sowas unbedingt noch, eine Serie, die der Gesellschaft den Spiegel vorhält und sowas. Und ich habe es jetzt lange nicht geguckt, 20 Jahre oder sowas. Ich glaube, dass womöglich überraschenderweise beides davon stimmt zu einem Teil. Also ich glaube einfach, wenn man sich das anguckt, es ist wohl technisch und sowas besser geworden und sowas. Mhm. Es ist aber einfach ein Fernsehen, das auch einfach von der Methodik und sowas sehr, sehr im Prinzip fast beim Ohnsorgtheater oder bei Ein Herz und eine Seele oder sowas verortet ist. Es ist, also ich mache es mir leicht und sage, es ist schweineteuer. Das war eine ARD-Umlage finanziert. Alle Sender mussten dafür bezahlen. Und die Einschaltquoten waren nicht mehr so, dass der Weltspiegel hinterher profitierte und sagte, boah, vor uns Lindenstraße geil, dann haben wir viele Zuschauer, die dieses vielleicht eher sperrige Thema Außenpolitik oder Weltblick mitnehmen, sondern der Weltspiegel hat Programmquote aufgebaut. und dann ist es für eine Unterhaltungssendung immer vorbei. Und ich finde auch das Gebaren von Geißendörfer jetzt irgendwie in die Zeitungen zu kotzen, dass er sich gewünscht hätte, dass zum Beispiel Jörg Schönborn nicht nur angerufen hätte, sondern auch noch einen persönlichen Brief geschrieben hätte. Dass er eigentlich in einer Folge mitspielt. Um als sich dann, Messermörder in Bocklemünd. Ja. Sagt, Frau Mayern, es tut mir sehr leid, ihr habt die Vorschriften nicht gemacht, Peng. Ja, also Geißendörfer selber hatte sich ja rausgezogen. Er hat das ganz elegant gespielt, dass er den Produzentenjob seiner Tochter gegeben hat, wo man auch sagen kann, hey, ist das eine Monarchie? Ja. Ist das ein Erbe? Oder müsste man an der Stelle, wo der Produzent sich ehrenvoll und mit größten Verdiensten zurückzieht, sagen, okay, wir schreiben das mal aus. Gibt andere gute Produzentinnen, Produzenten. Also das hat wohl auch ein bisschen gestört in der ARD. Das ist ein Erbhof und machen die jetzt so lange weiter, wie sie Lust haben und können wir dann deswegen unsere Gelder nicht für andere Mittel einsetzen. Ja, und es ist auch in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung kommen er und seine Tochter so super unsympathisch, also er vor allem super unsympathisch her. Ich glaube, er ist sehr davon überzeugt, dass er und seine Sendung eine Institution sind. Es ist auch ein Möbel. Das stimmt schon, aber man sollte sich davon nicht anstecken lassen, möglichst. Also man kann das ja zur Kenntnis nehmen oder sowas, aber da muss man halt irgendwie ein bisschen eleganter und spielerischer damit umgehen und nicht so tun, als ob jetzt irgendwie, keine Ahnung, es hat so eine Uli Hoeneß-Haftigkeit. Er hat jetzt die Chance, Top-Quoten einzufahren, indem er diese ganze Thematik in den letzten Folgen verhandelt und gucken die Leute wieder hin. Ja. Und mit Uli Hoeneß, gutes Stichwort. Ich habe den Kollegen angerufen, der dieses Football Leagues Doku in der ARD am Sonntagabend produziert hat, weil mich plötzlich ein Verdacht ansprang. Dieser kollektive Ausbruch von Rinderwahnsinn von Hoeneß, Rummenigge, Salihamidzic, wobei der Ausländer nichts sagen durfte, über die Würde des Bayern-Spielers ist unantastbar. Da war der NDR mit Spiegel, mit dieser Football-Leagues-Enthüllung vorher bereits Anfang Oktober beim FC Bayern gewesen und hat ein Interview mit dem Gierlinger gemacht, der Justiziar des FC Bayern. Das heißt, erst wussten die, da kommt was auf uns zu, unser Versuch aus der Liga auszutreten, unser Versuch, uns dumm und dusselig zu verdienen mit einer institutionalisierten, abstiegsfreien Super League. Und dann sind sie vor die Kameras getreten und haben gesagt, Medien alle böse. Das ist die Angst des Torwarts vorm Elfmeter. Ne? Die wussten, welche Kugel auf sie zukommt und wussten, wir können nichts machen. Der Bang kommt. Es ist nicht mein Lebensziel, Uli Hoeneß zu erklären oder Verständnis für ihn zu wecken, aber welche Art von Körperöffnung die Krankheit genommen hat, die in dieser Pressekonferenz zum Ausbruch kam. Meine Lieblingsstelle war ja, dass er noch vom Zettel drei Namen von NTV-Sportkollegen vorlas. Und aber sagte, er schaut es ja sowieso nur immer ohne Ton mit Blick auf die Börsenkurse, die unten im Crawl durchlaufen. Das von einem Mann, der vorbestraft ist wegen illegalen Börsenzockertums und der geschworen hat, er wollte es nie wieder tun. Sexy. Und da sieht man, wie tief im Sportjournalismus geschlafen wird. Weil das war eigentlich ein glattes Geständnis, ich hänge wieder an der Nadel. Nadel? Wir haben schon vergleichsweise oft über Sommerzeit, Winterzeit, du erinnerst dich vielleicht, ich hatte dir Eselsbrücken gebaut, die du bestimmt noch rezitieren kannst. Wie ging das? Kann ich. Im Sommer, also im Frühjahr, werden die Möbel vors Restaurant gestellt und im Winter werden sie zurück. Ja, müssen wir uns bald nicht mehr merken. Das Volk hat gesprochen. Mhm. Es ist gegen eine Zeitumstellung, also Sommers, Winters. Insgesamt haben 0,3% der EU-Bevölkerung an dieser Umfrage teilgenommen. Aber die Deutschen, weil sie dachten, sie können was gewinnen. Ja. Ich finde, diese Abstimmung ist, also auch weil es ein vergleichsweise harmloses Thema ist, ist eine großartige, nicht Metapher, sondern es ist ein Symbol für Abstimmungen, Wahlen generell. Hm. Die Leute haben irgendwie abgestimmt und sowas. Und haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Sommerzeit beizubehalten. Und dann hat Herr Juncker gesagt so, und dann haben die Leute gesagt, sie hätten gerne die Sommerzeit. Und dann machen wir das auch und sowas. Und dann hat die Redaktion der WDR-Sendung Quarks ein Video auf Facebook gepostet, wo erklärt wird, was die Nachteile einer immer währenden Sommerzeit sind. Zum Beispiel, dass es im Winter später hell wird. Mhm. Und morgens auf dem Schulweg und so weiter. Und plötzlich alle Menschen auf Facebook dieses Video geteilt und so gesagt, oh, wenn wir das früher gewusst hätten. Und ich dachte so, ihr habt das Prinzip Brexit gerade fantastisch zusammengefasst. Einfach so, hey, wir haben mal abgestimmt und worum ging's eigentlich? Ach, wir wussten gar nicht, dass das verpflichtend war. Ich würde auch gerne mal mit all diesen Menschen sprechen, so 2-3 Jahre nach der Hochzeit. Mhm. So, wie war denn das damals auf dem Standesamt? Ich kannte die Frau ja gar nicht. Ja, es ist, eigentlich ist es nur zu einem ganz kleinen Teil lustig und zu einem ganz großen Teil sehr, sehr erschütternd, wie Leute mit völliger Ahnungslosigkeit über irgendwelche Sachen entscheiden. Ich finde das wirklich bedrückend. Das macht mich fertig. Okay. Lass uns noch kurz 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs. Bin ich dafür. Ich auch. Wir haben, ich glaube, in Folge 6 oder sowas haben wir 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkriegs gemacht. Ja. Also in der Zeit ist mein Sohn von noch nicht geboren zu quasselt mir ein Kotelett an die Backe gereift. Also wenn man sich das mal so vorstellt. Wie lang der Erste Weltkrieg war. Ja. Ja. Und das war noch der kürzere. Ach, schön war es nicht. Nee. Nee. Aber es ist jetzt an der Schwelle, wo in meiner Kindheit so Landsknechtskneipen und ach ja, alter Schwede, der 30-jährige Krieg und so, das ist so folkloristisch, nostalgisch, man das Elend, die Katastrophe gar nicht mehr so wahrnimmt, sondern so ins Pittoreske abschwenkt, weil die letzten Lebenden sind nun wirklich weg, die das noch miterlebt, miterlitten haben und man ins Wunderreich der Verklärung abbiegt. Sonst wäre ja auch deutscher Nationalismus viel schwieriger zu machen, wenn man das nicht hätte. Sonst wäre ja auch in Berlin ein Schloss schlecht wieder aufzubauen, in dem ein Jahrhundertverbrecher saß und rausgebrüllt hat, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Jetzt haben sie sein Schloss wieder hingestellt, während sie gleichzeitig sagen, ja, also diese alten SED-Bauten, die Volkskammer, die muss natürlich weg. Könnte man mal diskutieren, wer mehr Elend über die Menschheit gebracht hat, Wilhelm II. Oder Ulbricht? Könnte man aber auch lassen. Ist eigentlich der Balkon, der ja übrig geblieben war, also großes Verwirrspiel. Also die SED hat das alte Stadtschloss abreißen lassen, weil es erstens zerbombt war und zweitens eben ein Hort des deutschen Militarismus und Nationalismus. Hat aber ein Portal gerettet, weil Liebknecht aus diesem Portal die Republik ausgerufen hat. Dieses Portal hat sie praktisch um 90 Grad gedreht und ins Staatsratsgebäude eingebaut. Nun aber gefällt es den neuen Machthabern, das Stadtschloss wieder aufzubauen und in diesem Stadtschloss das Portal von Liebknecht im Grunde auch wieder aufzubauen, sodass es das jetzt doppelt gibt. Einmal die Originalversion in einer SED-Schuhschachtel und einmal nachgebaut, das aus verharmlosenden Gründen aber Humboldt-Forum heißen wird, damit man nicht zu sehr an Wilhelm II., einen unserer führenden Spezialpinsel und eigentlich das Role Model von Donald Trump, narzisstische Episode bis schwere Persönlichkeitsstörung. Aber ich schweife ab. Wilhelm hatte ja einen verkürzten Arm. Ach. Trump hatte die Frisur. Ja, Wilhelm, das war eine total komplizierte Geburt. Seine Mutter war ja Engländerin, er war ja ein enger Verwandter des englischen Königshauses. Und in Berlin, so seine Mutter unter der sehr schmerzhaften und sich hinziehenden Geburt, sagte, hier in Berlin gibt's nur Pferdemetzger und wir lassen jetzt aus der britischen Botschaft einen englischen Arzt kommen und der holt mir den Lümmel aus dem Bauch. Und das hat so lange gedauert, dass eben sein Arm eingeklemmt war, also der Arm des Säuglings. Und ja, für sein Leben lang behindert blieb, was wiederum dazu führte, dass seine Mutter empörenderweise den Sohn ablehnte und sagte, mit dem Krüppel habe ich nichts zu tun. Und Wilhelm wiederum dazu führte, das sieht man auf allen Bildern von ihm, immer seinen Arm zu verstecken, also auch immer so schnittig auf dem Pferd zu sitzen oder so schräg zum Betrachter, zum Maler, später zum Kameramann zu sitzen, dass man seinen verkrüppelten Arm nicht sah, was eine nicht unbedeutende Wurzel zu der Persönlichkeitsstörung ist, die uns allen den Ersten Weltkrieg beschert hat. Lucky und Fred, der Podcast, wo man echt mal was lernen kann. Ja, möchtest du auch noch die Geschichte, die lustige Anekdote über Wilhelms Nummernschild hören? Wo wir gerade dabei sind? Es gab in Berlin einen jüdischen deutschen Kaufmann, der so pfiffig war, sich das erste Auto Deutschlands zu kaufen. Und natürlich in Deutschland muss dann auch eine amtliche Plakette dran, das sogenannte Nummernschild. Und natürlich stand da drauf IA für 1A. Das war ja, das sieht man auch bei Babylon Berlin, ist sorgfältig gemacht, das Nummernschild von Berlin. Und dahinter die 1, weil es das erste Auto Deutschlands war. Kurz drauf kaufte sich der technikbesessene Wilhelm II. Ein Auto. Und er kriegte von der Behörde das Nummernschild IA2 zugeteilt, weil das zweite Auto in Berlin war. Woraufhin Wilhelm sagt, es kann ja wohl nicht sein, dass ich von Gottes Gnaden und so weiter die Nummer 2 bin. Ich will von diesem jüdischen Kaufmann das Nummernschild haben. Die Behörde hat gesagt, nö, geht nicht, weil es hat alle seine Ordnung hier in Deutschland. Woraufhin Wilhelm sagte, wenn ich nicht IA1 kriege, Deutschlands größter Esel, dann fahre ich ohne Nummernschild rum, was er ein Leben lang getan hat. So fing das an mit der Dieselaffäre. Hast du diese Feierstunde geguckt? Aufgrund von historischen Überlagerungen ist es in Deutschland ja möglich, eine, es klingt ein bisschen abwertend, aber quasi eine allgemeine zusammengefasste Feierstunde am 9. November abzuhalten, die einfach mal zu allem gedenkt. Ja. Also Republikausrufung. Marsch auf die Feldherrenhalle, Reichskristallnacht, Mauerfall. Sie hatten auch noch ausgegraben, 1848 war wohl einer der Revolutionäre auch noch Robert Blum hingerichtet worden und sowas. Ja. Also man fragt sich, warum ist das eigentlich nicht das fragt sich so auch ein Feiertag? Unser aktuelle so? Deutschlands liebster Geschichtslehrer, Herfried Münkler. Und sagt, zum einen wollte Kohl einfach ein Datum, das mit der Nazi-Vergangenheit nichts zu tun hatte. Was ein Argument ist? Ich finde es super schade, weil eben diese verschiedenen Aspekte der deutschen Geschichte da drin sind und man dann nie so losjohlen kann, würstchenbudenmäßig. Man merkt auch, dass dieser 3.10. keinen echten Rückhalt hat. Nee. Das ist so eine Setzung. Ja, das ist auch, was ich immer komisch fand, wenn du den Freischuss hast und du kannst sagen, wir können uns irgendeinen Tag auswählen als Feiertag. Die Amerikaner haben den 4. Juli, die Franzosen den 14. Alles irgendwie im Sommer, man kann grillen, schönes Wetter und sowas. Deutschland sagt, lass uns den 3. Oktober nehmen. Nur hat sich die letzten Jahre über herausgestellt, der 3. Oktober ist ein Tag, an dem man ganz fantastisch grillen und draußen sein kann, weil es 20 Grad, 25 Grad hat. Im Prinzip dank Klimawandel ist jetzt da noch Hochsommer. Worauf wollte ich hinaus? Darauf, dass es im November dann wenigstens schön kalt ist. Genau. Und nicht so viele Deppen mit Fahnen durch die Gegend laufen. Weil sondern mit Laternen. Ja, sehr schön. Ja. Man hätte das fusionieren können, St. Martin und St. Helmut. Hast du die Feierstunde gesehen im Parlament? Nein. War das, toll. Ich habe mir das dann in der Mediathek des Deutschen Bundestages mal angeschaut. Und ich habe festgestellt, ich gucke viel zu selten Bundestag. Das war schon, das war natürlich eine besondere Feierstunde und sowas, ne? Schäuble hat was gesagt. Dann kam Musik, der erste Satz aus dem Opus 30 von Paul Hindemith für Klarinette und Streichquartett. Erst dachte ich, oh mein Gott, was ist das? Und ich war sehr begeistert. Anschließend dann hat Ulrich Mattes eine Transkription der Republikausrufung durch Philipp Scheidemann deklamiert. Und dann hat Frank-Walter Steinmeier so eine Rede rausgehauen, die man dann irgendwann mal in einem großen Sammelband bedeutende Reden großer deutscher Bundespräsidenten wird nachlesen können. Das Lustige an dieser Rede war, dass er permanent irgendwelche Sachen gesagt hat, die im Prinzip eine völlige Abwatschung der AfD waren und die AfD saß da und klatschte, weil sie es offensichtlich nicht verstanden hatte. Gab dann eine Stelle, an der nur die AfD geklatscht hat, als Steinmeier irgendwie sagte, also nicht nur Nazis sind ein Problem und nicht nur die Erinnerung an die Nazi-Zeit sind ein Problem. Wir müssen auch daran denken, was es heute für Herausforderungen gibt. Und die AfD offensichtlich so dachte, yay, Ausländer. Und dann da so alleine saß. Ja, jedenfalls. Gute Rede. Ja. Das ist ja bei Steinmeier so, dass der brillante Reden halt die keiner bemerkt. Ne? Das stimmt. Ich finde auch nach wie vor die von Bloch adaptierte Wendung Heimatlicht in der Zukunft vom 3.10. letzten Jahres fantastisch. Gut, dass es keiner gemerkt hat. Aber er lebt ja noch, unser Frank Walter. Ja. Trotz Maßen, im Gegensatz zu. Wie findest du eigentlich, dass ich zu unserem diesmaligen Nekrolog die sonst stets genommene einleitende Phrase "It ain't over until the fat lady sings", es ist nicht vorbei, bevor die dicke Frau singt, nicht verwendet habe? Angemessen. Montserrat Caballé ist gestorben. Richtig. Ich verbinde zwei Dinge mit Montserrat Caballé. Erstens den Song Barcelona mit Freddie Mercury. Die Hymne der Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona. Ja. Einer der schlimmsten, wenn nicht der schlimmste Song, der jemals veröffentlicht wurde. Und den Tag der Deutschen Einheit 2002. Erinnerst du dich? Nein. Das Brandenburger Tor war seit anderthalb, zwei Jahren irgendwie in Renovation gewesen. Das heißt, es war eingepackt, immer wieder in verschiedenen Werbeflächen und sowas. Es wurde halt aufwendig sauber gemacht und sowas. Da haben sie im Grunde für die Reichstagsfeuerung geübt. Die 7 Jahre vorher stattgefunden hatte, richtig. Und zum 3. Oktober sollte das Ding also feierlich enthüllt werden. Es waren da natürlich Bundeskanzler, Bundespräsident Bill Clinton, der frühere US-Präsident, waren da. Die saßen dann da alle, das Brandenburger Tor war noch eingepackt. Bei dieser Feierstunde kam dann Willy Bogner, der Skifahrer, Filmemacher und Textilunternehmer, kletterte auf das Brandenburger Tor, wurde an einem Ballon über das Tor gehoben und dann vor dem Tor herabgelassen, wo er einen riesigen Bogner-Reißverschluss, der an der Verpackung des Tores befestigt war, öffnete, woraufhin dann diese Verpackung hinabfiel. Man muss sich das auf YouTube angucken. Ich kann es immer noch nicht glauben, 16 Jahre später, dass es tatsächlich so stattgefunden hat. Also Willy Bogner öffnete vor den Augen von Bill Clinton seinen großen Reißverschluss. Ja. Dazu lief die Titelmelodie von Raumpatrouille Orion. Und auch noch Teil des Programms war, dass Montserrat Caballé, die auf einem Hubstapler stand, vor einem Schild mit der Aufschrift Kandierte Früchte irgendetwas sang. Schön. Und dieses Bild und der Song Barcelona sind meine Erinnerungen an Montserrat Caballé. Das tut mir sehr leid. Sie ist sicherlich eine verdienstvolle, große Künstlerin gewesen. Aber es erinnert mich an, es muss sehr schön gewesen sein, als für einen Höllentotto J.R. Ewing mit einem Stetson auf dem Kopf den Dortmunder Phoenixsee eröffnet hat. Es muss so ähnlich gewesen sein. Der auch Gaststar in der Lindenstraße war. Hat die letzte Glocke gegeben, sagt man das so? Mhm. Beim Boxen? Ja, Mildenberger. Und Rocky Gianni. Ja. Na, unterschiedliche Altersklassen. Absolut. Haben, glaube ich, nie gegeneinander geboxt. Oder es hätte das gleiche Ergebnis bei dem Nekrolog. Bei Rolf Hoppe, dem großartigen Schauspieler. Ja. Nur ein letztes Mal die schwindende Siche-Pointe. Rolf Hoppe, Marianne Hoppe, Dunja Reiter. Auf einem Foto. Dazu wird es nicht mehr kommen. Ja, wir sind in der Stimmung für die Nachrufe. Lass uns den Menschen Trost geben. Zum Beispiel damit, dass das Werk von Ingo Insterburg fortbesteht. Ja, auch das von Burt Reynolds. Unbedingt, aber auch Mac Miller, wer immer das sein mag. Es war ein junger, zu früh verstorbener Hip-Hop-Künstler. Kann man da nicht warten, bis man 27 ist. Aber auch Stan Lee, wie ist so dein Verhältnis zu Comics? Hast du Comics gelesen, also Marvel-Comics? Ach, das ist der. Das ist der. Überhaupt nicht. Ich verstehe auch den Kult darum nicht, aber bitte. Ich habe auch keinen einzigen dieser Comics jemals gelesen. Ich habe die Spider-Man-Filme gerne geguckt, die X-Men-Filme und dann irgendwann fingen die ja an, so quasi als Ersatz für die Lindenstraße, für die junge Generation, jede Woche so einen 3,5-stündigen Film rauszubringen, in dem 2000 verschiedene Superhelden miteinander gegeneinander kämpften, genau, das Marvel Cinematic Universe. Entschuldigung, alles, was man nicht in 1,5 bis 2 Stunden erzählen kann, abschließend, interessiert mich nicht. Guckt ihr mal Babylon Berlin. Habe ich gemacht, wäre tatsächlich meine Empfehlung und das war nicht alles schlecht. Ich habe meinen Laptop mit meinem Projektor überredet, das auf eine Wand zu schmeißen. Habe das also in Kinoqualität gesehen, schön mit Nüsschen, Chips und immer 2 Folgen hintereinander weg, dass man auf diese gefühlte 90 Minuten kam. Ich habe das weggeguckt wie ein Dokumentarfilm, habe ich anfangs gesagt. Ich empfehle es trotzdem. Es ist auch, weil in Folge 10, nachdem sein komplettes 20er-Jahre-Album als Musikkulisse bereits in den vorhergehenden 9 Folgen verwendet worden ist, Brian Ferry dann persönlich auftritt und endlich mal jemand Vernünftiges singt und nicht dieses komisches Asche- und Gedönslied da. Also es enthält 100.000 Fehler. Hauptdarstellerin Charlotte Ritter kommt aus ärmlichsten Verhältnissen, kann aber plötzlich Steno, kann Kriminalassistentin werden. Ach, es sind 1000 Fehler da drin, die ich schon als Laie und nicht 20er-Jahre-Experte erkenne. Und trotzdem, es hat einen Mördersog. Und wenn die Finanzierung durch eine Zusammenarbeit von ARD und Sky öffentlich-rechtlich privat möglich war, prima, weiter so, macht wenig teures, gutes Fernsehen und ich guck's. Das Schöne ist, dass du es jetzt empfiehlst, wo man es nicht mehr in der Mediathek nachgucken kann. Ja, klar, ich bin auch ein bisschen asig manchmal. Das bringt mich jetzt natürlich zu der Frage, was denn bei mir nicht alles schlecht war. Ja. Ich habe mir davor tatsächlich nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Vielleicht dieses Wasserplätschergeräusch, was wir die ganze Zeit hier haben und mich zu der Erklärung zwingt. Nein, wir machen uns hier nicht vor Lachen in die Hose, ich muss die Heizung entlüften. Und das fändest du doch gut. Das fände ich gut. Also ich könnte jetzt zum einen ganz privat erzählen, dass ich vor 10 Tagen mit meinem Sohn einen außergewöhnlichen Ausflug gemacht habe, nämlich 3,5 Stunden mit der Straßenbahn von Bochum bis Dinslaken gefahren. Mm. Dinslaken oder Dinslaken? Meine Eltern sagen Dinslaken, aber der Fußballfreude sagen TV Jahn Hiesfeld. Richtig. Mm. Oder halt Lohberg, die Salafisten-Szene. Mm. Oder Oberlohberg, wo Michael Wendler, der Wendler. Der Wendler herkommt. Kommt aus Oberlohberg. Ja. Hier, guck mal, wie schön. Er hat da auch sein Märchenschloss. Und wir waren dann in Dinslaken auf der Martini-Kirmes, wo ich seit vielen Jahren nicht mehr gewesen war, was aber so großer Teil meiner Kindheit war. Hat's geregnet oder war Martini dry? Boah, ist das schlecht. Es hat tatsächlich ein bisschen geregnet. Es tat der Schönheit der Veranstaltung aber keinen Abbruch. Mein Sohn und ich sind mit meinem Papa Riesenrad gefahren und Achterbahn. Schön. Und sowas alles. Und ich fürchte, dieses Jahr, wenn wir über den Weihnachtsmarkt in Bochum gehen, wird mein Sohn auf alle Fahrgeschäfte draufrollen. Das war die letzten Jahre noch anders. Aber gut, so ist das eben, wenn man so ein Kind einmal angefixt hat. Dann kommen wir zum Hinweis, dass es Shownotes gibt. Also, auf dieser Mörderrampe. Ja, wir schreiben jetzt einfach so. Gieren die Leute darauf zu erfahren, wow, war hier, das langweilig, wo gibt's da mehr von? Hier drunter schreiben wir alles nochmal auf, was man, wo man die Texte nach, genau, die vielen Texte, die wir empfohlen haben. Es gibt und immer einen schicken Teaser bei YouTube und Facebook, da gibt's auch Lucky und Fred, dann ja bei Soundcloud. Wenn wir das jetzt hier sagen, nachdem die Leute schon eine Stunde gehört haben bei Soundcloud, ziemlich absurd. Aber jetzt auch bei Spotify? So. Auch. Ja, ja, jetzt. Ja. Und endlich auch mal eine gute zwei Männer labern stundenlang um die Wette Sache bei Spotify. Ja, hat es da bisher, glaube ich, in der Qualität nicht gegeben. Und 16.12. Dortmund. Theater. Ich glaube, es heißt Schauspiel. Kammerspiel. Lucky und Fred, der Live-Podcast. Wir machen einen Jahresrückblick oder eine Weihnachtsfeier. Das wissen wir noch nicht. Ja, wir freuen uns über Themenvorschläge. Und über die Goldkanten, die musizieren werden. Mit Frau Ado. Und vielleicht auch einem Star anonym. Einem Stargast. Und dann packen wir unser Gerölle und fahren nach Berlin. Mit der Straßenbahn. Deswegen brauchen wir 6 Wochen. Und sind am 30.01.2019, so Gott diesen Tag stattfinden lassen wird, man weiß es nicht, ist noch lange hin, im Theater am Pfefferberg. Und machen dann da aber was ganz anderes. Nämlich? Keinen Jahresrückblick. Nee, das ist dann schon der Rückblick auf den Januar. Genau. Geile Scheiße. Der Tourstress, ey. Puh. Ja, mit anderen Worten, also falls wir das jetzt wieder irgendwie zu kompliziert gemacht haben, wir gehen auf unsere First We Take Westfalen, Then We Take Berlin Tour. Besteht aus 2 Daten. 16.12.2018 Dortmund. 30. Januar 2019 Berlin. Mhm. Tickets sind im Vorverkauf. Ein paar sind wenige schon weg. Wenige noch. Und wir würden uns sehr freuen. Also ich würde mich zumindest freuen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde mich sehr freuen, wenn die alle Hörer kommen und Hörerinnen. Also da nach Berlin kommen wir dem Hörer, der Hörerin schon weit entgegen, wenn er nicht im Ruhrgebiet wohnt. Ja. Und wir nehmen noch Vorschläge entgegen. Und ja, wäre geil. Haben wir einen schönen Abend. Ich hoffe doch. Lucky, es war mir eine Ehre. Es war mir auch eine Ehre. Wir sehen uns ja nochmal vor Weihnachten zu dieser am 16. Dezember im Kammerspiel des Schauspiels Dortmund, glaube ich. 18 Uhr. Ja, ja, ja. Ach, 18 Uhr? Ja. Also fucking Sonntag. Das ist eine Matinee. Ah, Matinee, da war ja heute mal wieder alles drin. Ja, es war mir eine Ehre. Das schrieb ja die BZ, sonst lustiger oder intelligenter Schlagzeilen nicht verdächtig, am Tag nach der Rücktrittserklärung von Angela Merkel. Es war uns eine Ehre. Weich ausblenden. Ist doch jetzt auch Jugendwort des Jahres. Ehrenmann. Das ist ein Landwirt, ne? Mhm. Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.